Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 898, an Schiller. Hier, mein Bester, die Papiere, die meine Gegenwart diesmal wohl ersetzen mögen. Grüßen Sie Cotta schönstens und hören sonst seine Entschlüsse und Beschlüsse. Ich befinde mich leidlich, doch muß ich an mehr Bewegung und Anregungen von außen denken. Wenn es so fortgeht, konzentriert sich meine ganze Existenz innerhalb des sommerringischen Wassers. Mein Spiritus wird aufgewartet haben. Ich hoffe, in diesen 8 Tagen einen tüchtigen Ruck in die Ausarbeitung der Farbenlehre zu tun und denke, das Wesen einmal derb anzugreifen. Jetzt liegt es mir wie eine unabtragbare Schuld auf. Leben Sie wohl und tätig und mir gewogen. Jena, den 15. Mai 1803. G.